Good morning. Let's pray. Guten Morgen. Lasst uns beten. Father, I just thank you that you are here. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. That your Holy Spirit is here. Dass dein Heiliger Geist anwesend ist. And we just want to lay all of our problems. Wir möchten all unsere Probleme vor dich hinlegen. All of our plans. All unsere Pläne. Everything that distracts us. Alles, was uns ablenken könnte. Here in front of you. Hier vor dich hin. We welcome you here. Wir möchten dich willkommen heißen hier. And I pray that you would speak to our hearts. Ich bete, dass du zu unserem Herzen sprechen würdest. And that we would hear what you want to say. Und dass wir hören, was du sagen möchtest. We are open to you. Wir sind offen für dich. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. I once heard a famous African-American preacher. Ich habe einmal einen sehr bekannten amerikanisch-afrikanischen Prediger gehört. And actually twice I heard him. Ich habe ihn schon zweimal zuhören dürfen. And I remembered his sermons years later. Und Jahre später kann ich mich noch immer an seine Botschaften erinnern. Most preachers have 3 points or 7 points. Die meisten Prediger haben 3 oder vielleicht 7 Punkte. But E.V. Hill always had 1 point. Aber E.V. Hill hat immer nur einen Punkt gehabt. And by the time you left, you knew what he was speaking about. Und wenn es Zeit war zu gehen, hast du genau gewusst, worüber er sprechen wollte. So today I'm going to give you 1 point. Also heute möchte ich euch auch einen Punkt mitgeben. And 6 months from now, when somebody asks you, und in 6 Monaten, wenn dich jemand fragt, what is the point of what Tim spoke about? Was hat der Tim damals gesagt? Was war dieser eine Punkt, den er machen wollte? You will remember it. Wirst du dich noch dran erinnern? And I also have to warn you. Ich möchte euch warnen. At the end of this service. Zum Schluss, am Ende dieses Gottesdienstes. I am going to ask for a response. Werde ich euch um Antwort bitten. I'm going to ask you to stand up if you will commit to be a part of what we as a church are doing this year. Ich werde euch bitten aufzustehen und euch hinzugeben dem, was wir als Gemeinde dieses Jahr machen wollen. Pastor Rob has spoken over the last few weeks about what he wants the direction of the church to be. Pastor Rob hat die letzten paar Wochen darüber gesprochen, was er gern möchte, in welche Richtung die Gemeinde gehen sollte. And he wants us as a church to not only be a light in the community. Und er möchte nicht nur, dass wir als Gemeinde ein Licht sind für die Gemeinschaft rund um uns herum oder die Gesellschaft, but also to be filled with his spirit and to be in the process of becoming everything that God has made us to be. Aber er möchte genauso, dass wir mit Gottes Geist gefüllt sind und im Prozess sind, all das zu werden, was Gott gerne möchte, dass wir werden. Okay. So, here is the point for this morning that you need to remember. Also jetzt kommt's. Hier kommt der Punkt, den ihr euch bitte merken solltet. Lift up our backpacks. Hebt deinen Rucksack auf. Okay, is that weird or what? Das klingt seltsam, oder? What I need is I need a very strong and brave volunteer. Ich brauche jetzt einen sehr starken und sehr mutigen Freiwilligen. Okay, raise your hand. Bitte hebt die Hand. Okay, good, good. Sehr gut. Come up here. Komm herauf, bitte. What is your name? Wie heißt du? Okay, yeah. Walter. Good to meet you. Wonderful. You see this backpack over here? Siehst du diesen Rucksack, Walter? Could you just bring this up to me, please? Könntest du ihn bitte heraufbringen? Sehr schwer. Sehr schwer. I asked for a strong volunteer. Ich habe ja um einen starken Freiwilligen gebeten. Okay, so if you can just put that on your back and stand the whole service, and you know, I'm feeling kind of tired. Could I lean on you as well? Yes, also könntest du diesen Rucksack jetzt bitte nehmen? Yes. Okay. Könntest du okay. mir diesen Rucksack nehmen und den ganzen Gottesdienst damit stehen und ich möchte mich auch gern anlehnen an dich. And it is actually very heavy, isn't it? Das ist wirklich it's schwer. Really, sehr schwer. Really heavy, yes, indeed. Do you think we could take it through the airport? Would they let us bring this? No, I think it's too heavy for me. Okay. Glaubst yeah, du, dass I agree. Durch so go ahead and set it down on the ground here. Können? And actually, if I could help you turn this over for a minute. Lass uns den Rucksack kurz umdrehen. Somehow. Yeah. And if you could somehow get this untied, this right here, noch, that'd be great. And now, since you've seen what I do with volunteers, I need 4 more volunteers. Und jetzt brauche ich bitte 4 Freiwillige noch. They don't have to be as strong. Ihr müsst jetzt nicht mehr so stark sein. Okay, we've got 3. Yes. Yes, way to go. Thank you. One more. I need one more. Bitte. Aha, Axel, that's great. Okay, so what we have here is we have a very heavy backpack. Wir haben extremely sehr, heavy. Sehr schweren Rucksack hier. Here is 25 pounds. What is that, about 14 kilo? 14 kilo, 12 kilo. Circa 12 kilo circa. Okay, so, maybe don't give that to Mary. Give that to Georgie. Okay. So my friend here, he has a very heavy burden. Mein Freund hier, der hat eine wirklich schwere Last. And he cannot bring this very far. Und er kann das nicht wirklich weit tragen. It's not because he's not strong. He's very strong. Es geht nicht darum, dass er nicht stark genug ist, weil er ist sehr stark. But the burden is so heavy. Aber die Last ist zu schwer. So heavy. There's 2 of these. So that's 50 pounds. What is that about? Zwei von diesen Handeln sind 25 Kilo circa. Yeah, 22 kilo. And then we've got a couple other things in there too. Und dann to just add a little bit more. So one thing that he can do is to get his friends to help him carry this Eine stuff. Eine Sache, die Walter jetzt tun könnte, ist, dass er seinen Freund bittet, seine Freunde ihm zu helfen. Georgie, are you done already? Georgie kann nicht mehr. It's only been 2 minutes. Es sind nur 2 Minuten. Axel, you're a strong man. Come over here and help with his burden. Bitte, Axel, kannst du ihm auch noch helfen mit seiner Last? Du bist stark. Yes, yes. Oh, Mary's gone. She's very smart. Good job. Die Mary ist schon weg, die ist sehr schlau. Okay, actually these are the heaviest right here. And then, let's see, come over here. Let's see what else is in there. Harry is strong. Okay. Good, good. That's not so bad. That's good. That's good. Kind of spread it out a little bit. And then one more. Come over here and help this man with Ein this Stück burden. Haben wir noch übrig. All right. Good, good. Now lift up the backpack. Jetzt heb ihn mal auf, den Rucksack. Ah, not so bad, huh? Nicht mehr so schlimm. Now this is great. Let's go to the next slide. Stay up here for a minute. Galatians 6:2. Galater 6:2. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. So these friends of ours who have come and helped carry his burden. Diese Freunde, die gekommen sind, um ihm zu helfen, seine Last zu tragen. They have fulfilled the law of Christ. Haben das Gesetz Christi erfüllt. You are amazing people. Thank you so much. Sind wirklich ganz erstaunliche Leute. Danke vielmals. But we have a problem. Wir haben jetzt aber noch ein Problem. Georgie has this. Georgie hat diesen Ball. It's not so bad. It's not as heavy as these weights over here. Ist nicht so schwer wie diese Hanteln. But you know, Georgie also has a backpack. Aber Georgie hat auch einen eigenen Rucksack. And his backpack also is very heavy. Und seiner ist auch sehr schwer. Yes. So now Georgie has helped his brother's carry his brother's burden. So jetzt hilft er Georgie, die Last von Walter zu tragen. But now he even is carrying more. Aber jetzt trägt er selber sogar noch mehr als vorhin. And has that ever happened to you when ist you've had euch a, jemals passiert? When you've had a friend who is really struggling? Habt ihr schon jemals Freunde gehabt, denen es wirklich schlecht gegangen ist? And you have sought to carry their burden? Und ihr habt versucht oder ihr wolltet die Last tragen. And then you feel this heaviness on you as dann well. Fühlt ihr aber auch eine Schwere über euch kommen. What can you do? Was könnt ihr dann machen damit? This can't be how life should be. Das kann doch nicht sein, dass das Leben so funktioniert. Before we answer that question, I'll let you guys set down your burdens. Bevor wir das beantworten, lasse ich euch wieder die Last ablegen. Okay. Thank you very much. Give these guys an applause. Danke vielmals. Watch that you don't trip over this. Okay. So what should we do? We have all these burdens. Was sollen wir machen mit all den Lasten, die wir tragen? Well, do you remember what I said was the message, was the point for this morning? könnt ihr euch daran erinnern, was ich gesagt habe über die Botschaft, dass es nur einen Punkt geben wird? Who remembers? Wer kann sich erinnern an den Punkt? What is it? Very good. Hebt euren Rucksack hoch. Okay, I can be done now then. Okay, das war's für heute schon. Lift it up. Hebt ihn hoch. Let's go to the next verse, Matthew 11, 28-30. Matthäus 11. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. For my yoke is easy and my burden is light. Weil meine Last ist leicht und mein Joch ist leicht zu tragen. Mm-hmm. So, here is the answer. Hier ist die Antwort. Lift our burdens up. Hebt unsere Last hoch. Lift them high. Hebt sie hoch. And allow Jesus to take them. Und erlaube es, Jesus sie zu nehmen. We can't carry our own stuff. Wir können unsere eigenen Dinge nicht selbst tragen. We can't help anybody else. Wir können eigentlich auch niemandem anderen helfen. We're not strong enough. Wir sind nicht stark genug. Our burdens are too heavy. Unsere Lasten sind so schwer. And Jesus said, come to me. Jesus sagt, komm zu mir. When you're weary, wenn du schwach bist. When life is against you. Wenn das Leben sich gegen dich wendet. And I will give you rest. Und ich werde dir Ruhe schenken. How many of you want rest? Wie viele von euch wünschen sich Ruhe? How many of you have rest? Wie viele von euch haben Ruhe? This is honesty here. Das Georgie ist kind of like, Georgie ist hin und her gerissen. Jesus said, "Come to me, and I will give you rest." Jesus sagt, komm zu mir und ich gebe dir Ruhe. He said, "My burden is light." Meine Last ist leicht. He said, "My yoke is easy." Mein Joch ist einfach zu tragen. You know what a yoke is? Wisst ihr, was ein Joch ist? It's the usually wooden thing that you put over oxen. Das ist dieser Holzbalken, den man über einen Ochsen gibt. And perhaps you have two oxen. Meistens hat man zwei Ochsen zusammengespannt. That are pulling something. Und die ziehen etwas. And the yoke is what holds them together and also holds them to what they're pulling, their burden. Das Joch ist das, was sie zusammenhält und sie auch an den Wagen und die Last mit der Last verbindet. And I think Jesus used this illustration because he wanted to show us that we will have burdens. Ich glaube, Jesus hat diese Illustration verwendet, weil er möchte uns zeigen, dass wir Last haben werden. But that he will be yoked in with us. Aber dass er auch unter diesem Joch mit uns steht. And he will be carrying most of the load. Und er wird das meiste dieser Last tragen. And so he says, "Come to me, you who are burdened." Komm zu mir, die ihr beladen seid. Now let me show you something that is really cool that I found in Scripture. Lass mir etwas zeigen, was wirklich sehr cool ist in der Schrift. And this is the reason that I think that Pastor Rob is encouraging all of us. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Pastor Rob uns ermutigt. To be a part of this training that's coming up on January 20th. Dass er alle von euch ermutigt, Teil dieser Ausbildung zu sein, die am 20. anfängt. This training is called Theophostic Prayer Ministry. Dieses Training heißt theophostisches Gebetsdienst. And theophostic might sound like a weird name to you. Theophostisch klingt vielleicht sehr seltsam für euch. But it comes from the Greek theo. Es kommt aus dem Griechischen theo. Means light. Bedeutet Licht. And phostic means no. No, theo means God. Phostic means light. Theo heißt Gott und phostic heißt Licht. So. It's a name that talks about God's light shining in our lives. Es ist ein Name, der darstellen sollte, dass Gottes Licht in unser Leben hineinscheint. And there are two types of people here this morning. Und es gibt hier zwei verschiedene Arten von Leuten heute. There are people that God has especially gifted. Es gibt Leute, die Gott wirklich speziell begabt gemacht hat. With the gift of mercy. Mit dem Geschenk der Barmherzigkeit. who are very good at carrying other people's burdens. Denen es sehr leicht fällt, die Lasten anderer zu tragen. They are very good at listening. Ihnen fällt es leicht, zuzuhören. They have compassion. Sie haben Mitgefühl. They care about people. Sie sorgen sich um andere. And then there's another group of people. Und dann gibt es die andere Art von Menschen. Who have a lot of burdens to carry. Die sehr viel Last zu tragen haben. And they need somebody. Sie brauchen jemanden. They need something. Sie brauchen etwas. Now, perhaps you're the first group. Vielleicht gehörst du zur ersten Gruppe. Or perhaps you're the second group. Aber, oder vielleicht in die zweite Gruppe hinein. Or perhaps you're in the middle, in a mixture of groups. Vielleicht bist du aber auch in der Mitte. But my point to you is that if you're in any of these three groups, mein Punkt heute ist, wenn du zu irgendeiner von diesen drei Gruppen gehörst, that you can benefit from this introduction to theophostic ministry. Dann kannst du sehr viel herausholen aus dieser Einleitung zu diesem theophostischen Gebetsdienst. Because you can either learn how to carry other people's burdens. Weil du kannst entweder lernen, wie du die Lasten anderer tragen kannst. Or you can enter into relationships with people who will help you with your burdens. Oder du kannst eine Beziehung mit jemandem aufbauen, der dir helfen wird, deine Lasten zu tragen. So, is there anybody here who has any burdens? Raise your hand if you have any burdens. Gibt es irgendjemanden, der Lasten heute trägt? Hebt eure Hand. Good. And is there anybody here who cares about other people's burdens? Gibt es auch Leute, die denen es wichtig ist, was die anderen für Lasten tragen? Okay. So that's my point exactly. This is for all of us. Das ist mein Punkt, den ich machen möchte. Es ist für alle von uns. And what Pastor Rob has said is that he would love if every one of us would be a part of this theophostic training and we would be a church that carries each other's burdens and that Vienna knows as a church that they can come to when they need help. Was Pastor Rob gemeint hat und warum es ihm so wichtig ist, dass jeder von euch da mitmachen wird, ist, weil er möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die die Lasten anderer tragen und dass auch Wien weiß, dass es hier eine Gemeinde gibt, der es wichtig ist, die Lasten anderer Leute zu tragen. Wouldn't it be wonderful if people saw us as a place Wäre es nicht wunderschön, wenn Menschen wissen würden oder es sehen würden, dass wir die Lasten anderer tragen hier? Would it? Ja. Wäre es schön? I can't see very well, so I don't even know if you're there. Ich kann euch nicht wirklich gut sehen. Let's go to the next verse. This is what I was talking about that is really cool. Und jetzt kommt die wirklich coole Stelle, über die ich vorher gesprochen habe. 1 Corinthians. 2. Korinther, chapter 1, 3 through 5. 1, 3 bis 5. 2 Corinthians, sorry. 2. Korinther. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden, aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. The first thing from this is that we will suffer. Das Erste, was wir da herauslesen können, ist, dass wir leiden werden. If we're not suffering now, we will suffer sometime soon. Wenn du nicht jetzt leidest, wirst du irgendwann leiden. But the second thing is that die zweite Sache ist, God comforts us in our suffering. Ist, dass Gott uns in unserem Leid tröstet. And I love this picture of sufferings flowing into our lives like a flood. Und ich mag dieses Bild zur Darstellung, dass Leiden in unser Leben hineinfließt wie eine Flut. But that through Jesus our comfort overflows. Aber durch Jesus auch unser Trost herausfließt aus uns. And that's just such a great picture of his comfort overflowing in our lives. Wie sein Trost uns überflutet in unserem Leben. But we have this treasure in jars of clay. Aber wir haben diesen Schatz in einem tonernen Gefäß. That this all-surpassing power, to show that this all-surpassing power is from God and not from us. That's the next slide. Damit wir auch sehen können und es sich zeigt, dass diese Kraft nicht aus uns kommt, sondern von Gott. Have you ever thought about that? Habt ihr jemals über das nachgedacht? Have you ever thought, man, I'm just kind of a broken down thing, human. I'm so messed up. Habt ihr jemals dran gedacht, ich bin irgendwie so zerbrochen und ich bin irgendwie so verwirrt in mir drinnen. I get so sick. Ich werde so krank immer. I make all these mistakes. Ich mache immer wieder Fehler. I don't understand myself. Ich verstehe mich selbst gar nicht. I'm really a broken jar of clay. Ich bin wirklich so ein zerbrochenes Gefäß aus Ton. But this talks about a treasure. Aber dieser Vers spricht auch von einem Schatz. And this treasure is from God. Und dieser Schatz in uns ist von Gott. And those of us who have become a part of God's family. Und die von uns, die Teil Gottes Familie geworden sind, have this treasure in our jars of clay. Haben diesen Schatz in ihrem Gefäß aus Ton. That shows that the all-surpassing power of God. Das zeigt, dass die übermächtige Kraft Gottes doesn't come from us. Nicht von mir kommt. It comes from him. Es kommt von ihm. And my prayer this morning was that you would not see me, but you would see him. Und mein Gebet heute war, dass ihr nicht mich seht, sondern Gott seht. Because I'm only this broken, cracked jar of clay. Weil ich auch so ein zerbrochenes, angeschlagenes Tongefäß bin. But the power of God speaking to your heart comes from him. Die Kraft Gottes, die in dein Herz hineinspricht, kommt von ihm. And not from me. Und nicht von mir. Let's go on. Lass uns weitermachen. So 2 Corinthians 5, 17 through 21. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Isn't this cool? Ist das nicht cool? We have suffering in our lives. Wir haben Leiden in unserem Leben. God comforts us in our suffering. Aber Gott tröstet uns in unserem Leid. To such an extent that it overflows. Zu so einem Ausmaß, dass es überflutet. And then we become a new creation. Und dann werden wir zu einem neuen Geschöpf. And this all-surpassing power flows through us to others. Und diese allmächtige Kraft fließt aus uns heraus zu anderen hin. And then we become people who not only reconcile to God. Und dann sind wir nicht nur Menschen, die mit Gott versöhnt sind. But we reconcile with each other. Aber wir versöhnen uns miteinander. Broken relationships are repaired. Zerbrochene Beziehungen können wieder aufgebaut werden. Our broken relationship with God is made new. Unsere zerbrochene Beziehung mit Gott wird ganz neu gemacht. And our broken, wounded hearts are healed. Und unsere zerbrochenen, verwundeten Herzen werden geheilt. Okay, let's keep going. In 2 Corinthians here, if you get a chance to read this whole book, this is just amazing about what God is doing and wants to do through you. Falls ihr Zeit habt, lest das ganze Buch 2. Korinther, weil es ein unglaubliches Buch ist darüber, was Gott macht. Verses 17 through 21. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed us to the message of reconciliation. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Is God speaking only to professional pastors here? Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. German is such a longer language than English. Deutsch ist so viel länger als Englisch. Is this message only for professional pastors? Ist diese Botschaft nur an professionelle Pastoren gerichtet? Do we come here and we put a little money in the offering so that Pastor Rob can do all the ministry? Kommen wir hier in die Gemeinde und geben ein bisschen Geld in den Korb, damit Pastor Rob den ganzen Dienst alleine machen kann? Do we hire people to do the worship so that we have great worship and can enjoy the music? Stellen wir Leute an, damit wir tolle Musik haben, die singen können, damit wir tolle Musik haben können und das uns daran erfreuen können? Is this like Woodstock, where we just hire people to make us feel good? Ist es so wie ein Konzert, so Woodstock, wo wir Menschen anheuern, damit wir uns gut fühlen? Or is this message to all of us? Oder ist diese Botschaft an alle von uns gerichtet? I look on this and it says us. Ich schaue auf diesen Vers und da steht uns. It doesn't say me, the pastor. Es steht dort nicht ich, der Pastor. Or me, the priest. Oder ich, der Priester. It's us. uns steht dort. And a vision that Pastor Rob has is that each one of us has a ministry of reconciliation. Und die Vision, die Pastor Rob hat für uns, ist, dass wir jeder Einzelne einen Dienst der Versöhnung haben. We all have a purpose. Wir alle haben einen Zweck hier. We all have a calling. Wir alle haben eine Berufung. And you say, well, I have too many burdens. There's no way I can do anything. Und ihr sagt vielleicht, ich bin so belastet, es geht gar nicht, dass ich irgendetwas nur tue. I'm not smart enough, I'm not strong enough. Ich bin nicht stark genug, ich bin nicht schlau genug. I'm not spiritual enough. Ich bin nicht geistlich genug. You know what? Wisst ihr was? You're right. Stimmt. I'm not either. Ich bin's auch nicht. That is why we need the Holy Spirit. Und genau aus diesem Grund brauchen wir den Heiligen Geist. And that is why this training on January 20th is so important. Und aus diesem Grund ist auch das Training, das am 20. angeboten wird, so wahnsinnig wichtig. Because it will give us an opportunity as a church to learn how to lift up our burdens to Jesus. Weil es uns als Gemeinde die Möglichkeit gibt zu lernen, wie wir unsere Lasten hinauf zu Jesus heben können. Okay, let's go on in 2 Corinthians. Lass uns weitermachen in 2. Korinther. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Okay, let me ask you this. Lasst mich Folgendes fragen. Are you the righteousness of God? Seid ihr die Gerechtigkeit Gottes? All right. How many of you are perfect? Wie viele von euch sind perfekt? Georgie, yeah. Now you may, if you're new here, you may look at Georgie and say, "Man, what an arrogant guy." Wenn du hier neu bist oder zum ersten Mal da bist, schaust du dir vielleicht den Georgie an und denkst, na, der ist der arrogant. But those of us who know Georgie know he is not. Aber die von uns, die Georgie kennen, wissen, dass er nicht arrogant ist. So how can he say he's the righteousness Aber of God? Wie kann er trotzdem sagen, er ist die Gerechtigkeit Gottes? It's because we are jars of clay and God has placed his righteousness in us. Weil wir die Gefäße aus Ton sind und Gott hat seine Gerechtigkeit in uns hineingelegt. Let's go to another very cool passage. Es gibt noch einen coolen Abschnitt. And this is in John 14. Johannes 14, 16 bis 17. If you can imagine, this is when Jesus he had been hanging around with 12 friends for 3 years. Er hat sich da mit diesen 12 Freunden 3 Jahre lang getroffen. And they lived together, they ate together. Sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gelebt. They did everything together. Sie haben alles gemeinsam gemacht. And this is at the last weeks of Jesus's life. Und das ist in den letzten Wochen vom Leben Jesu. And he wants to tell his friends the most important things that he can tell them. Und er möchte seinen Freunden noch wirklich die allerwichtigsten Dinge, die er sagen will, ihnen sagen. Can you imagine if you knew you would die in 2 weeks? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr wüsstet, dass ihr in 2 Wochen sterben werdet? And you were with your friends. Und ihr seid mit euren Freunden. What would you say? Was würdet ihr sagen? Well, here is something that Jesus said. Hier ist etwas, was Jesus gesagt hat. Jesus is talking to his friends and he says, "And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever." Jesus spricht hier zu seinen Freunden und er sagt, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. And Jesus was saying, "I'm going, but don't worry, I'm going to send somebody better." Jesus sagt, ich werde euch verlassen, aber macht euch keine Sorgen, weil es kommt jemand, der besser ist. Who could be better than Jesus? Wer könnte noch besser sein als Jesus? He healed the sick. Er hat die Kranken geheilt. He was the most amazing person that his disciples had ever heard or met. Er war die unglaublichste, erstaunlichste Person, die seine Jünger jemals gehört oder getroffen haben. He was the most amazing person who ever lived. Er war die erstaunlichste Person, die jemals nur gelebt hat. And he said, "It's good that I go." Und er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Because when I go, somebody else will come. Weil wenn ich gehe, kommt jemand anderer. And this is in the next verse. Das kommt jetzt im nächsten Vers. The Spirit of Truth. Der Geist der Wahrheit. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. And when he talks about another counselor, the word he is using is the Greek word paraklete. Wenn er da über einen neuen Seelsorger spricht, verwendet er das griechische Wort parakleo. This means to come alongside. Das bedeutet, an deine Seite kommen. So, this means that Jesus is sending somebody to come alongside with us and walk with us. Das bedeutet, dass Jesus jemanden schickt, der an unserer Seite geht und mit uns geht. And Jesus said, "This is the coolest thing. This is cooler than me being with you." Und Jesus sagt, das ist so cool, dass es sogar cooler ist, wenn ich mit euch bin. And so that is where we are today. Und das ist, wo wir heute stehen. We have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist. He is here in this room. Er ist hier in diesem Raum. He is walking with us. Er geht mit uns. And so when we carry each other's burdens, wenn wir die Lasten voneinander tragen, and we these burdens are heavy, sie sind schwer, we lift them up. Heben wir sie hoch. And he takes them. Und er nimmt sie. Because his yoke is easy. Weil sein Joch einfach ist. And his burden is light. Und seine Last ist leicht. There's just one more scripture I want to go through, and that's in John 15 and 16. Es gibt noch einen Vers, den ich gerne lesen möchte, das ist Johannes 15, 5. Actually, two more scriptures. Zwei Verse noch. Jesus said in the same talk that he had with his friends right before he died. In dem gleichen Gespräch, das Jesus da hat mit seinen Freunden kurz bevor er gestorben ist. He said, "I am the vine; you are the branches." Sagt er zu ihnen: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. And this is very important. Apart from me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts machen. When we don't have the Holy Spirit with us, we can do nothing. Wenn wir den Heiligen Geist nicht mit uns haben, können wir nichts machen. Let's go to John 16. Johannes 16. Jesus is still speaking to his friends. Right before he died. Spricht noch immer zu seinen Freunden, kurz bevor er stirbt. He said, "I have much more to say to you, more than you can now even bear." Ich hätte euch noch so viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. But when he, the Spirit of Truth, comes, he will guide you into all truth. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. And this idea of truth is really key. Und dieser Gedanke der Wahrheit, das ist wirklich der Schlüssel. Because so many of the burdens we carry are actually lies. Weil so viele der Lasten, die wir mit uns rumschleppen, sind eigentlich Lügen. Maybe when we were kids, somebody said, "You're worthless." Vielleicht, wenn du ein Kind warst, hat jemand zu dir gesagt, du bist wertlos. Maybe they did something to you that made you feel worthless. Vielleicht wurde dir etwas angetan, was dich wertlos fühlen lässt. If you had said, "I'm not worthless, I'm a child of God, I believe that." Wenn du gesagt hättest, ich bin nicht wertlos, ich bin ein Kind Gottes und ich glaube das auch, there'd be no burden. Dann wäre ja keine Last. But sometimes as kids, we take these up and we carry them. Aber manchmal als Kinder nehmen wir diese Lasten an und wir tragen sie herum mit uns. Actually often. Sehr oft sogar. And we put them in our backpack. Und wir geben sie in unseren Rucksack hinein. And we keep putting more and more burdens in our backpack. Und das wird mehr und mehr und mehr in unserem Rucksack. Until these lies, they pile up. Bis diese Lügen wirklich sich aufstauen. And we're struggling under these lies. We can barely walk. Und es geht uns so schlecht unter diesen Lügen und wir können kaum noch gehen. And what do? We don't even know what the lies are. Und wir wissen gar nicht, was überhaupt diese Lügen sind. Was machen wir jetzt damit? We don't even know how to start. Wir wissen gar nicht, wo überhaupt wir anfangen sollten. We believe the lies, so we don't even know they're lies. Oder wir glauben die Lügen und so sind sie keine Lügen mehr. Who can save us from all this? Wer kann uns von all dem erretten? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Through all of us. Durcheinander. One lie at a time. Eine Lüge nach der anderen. Can release us. Kann uns freisetzen. So we're free. Damit wir frei sind. So we We don't even need the backpack anymore. Damit wir den Rucksack gar nicht mehr brauchen. We don't need these lies. Wir brauchen diese Lügen nicht. So, I'd like to show you a 5-minute video clip. Ich möchte euch gern ein Video zeigen, das dauert circa 5 Minuten. Just to give you a taste of this theophostic prayer ministry. Damit ich euch nur einen Geschmack davon gebe von dem theophostischen Gebetsdienst. My history is that I'm a licensed professional counselor from America. Meine berufliche Geschichte ist, dass ich ein Seelsorger bin aus Amerika, ein geprüfter Seelsorger. And I had a private practice there. Ich habe dort eine Ordination gehabt, eine Praxis. And I found out about 10 years ago about this particular type of ministry. Und vor 10 Jahren circa habe ich von diesem theophostischen Dienst gehört. And when I saw it, I said, "Wow, this brings everything together." Und wie ich es dann gesehen habe, habe ich gesagt, "Wow, das nimmt alles und bringt das, führt das zusammen." Not only what I have learned in my studies and work. Nicht nur das, was ich gelernt habe in meinen Studien und meiner Arbeit, but what God has told me through His Word. Aber auch das, was Gott mir durch sein Wort gesagt hat. So I'm just going to show a short clip of this ministry session with a lady, and it'll just be very short taste of every session is different, but of what can happen in a theophostic ministry session. Ich möchte euch ganz kurz einen Einblick gewähren in eine dieser Sessions. Jede Session ist anders. Aber das sollte euch nur einen kleinen Einblick geben. Okay, so let's watch the video. Okay, that's just a small taste. The session goes on. Das ist ein kleiner Eindruck. Die Session, die geht jetzt noch weiter natürlich. Where she explores all the emotion over almost having lost a child. Wo sie wirklich ganz tief hineingeht in diese Gefühle, wie das wäre, wenn sie ein Kind verloren hätte. And God not only heals that, but he heals deeper things that she's carried all of her life. Aber es ist nicht nur so, dass Gott das heilt, sondern auch viel tiefere Dinge, die diese Person im Herzen getragen hat. So, I would encourage you to look at that and not be afraid. Also möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich das betrachtet und keine Angst davor habt. Because in this ministry we never force people to go where they don't want to go. Denn in diesem Dienst zwingen wir nie Leute irgendwo hinzugehen gedanklich, wo sie nicht hingehen wollen. But I encourage you instead to think about, aber ich möchte euch stattdessen doch ermutigen, darüber nachzudenken. What would it be like if this church were filled with people? Wie wäre es, wenn diese Gemeinde gefüllt wäre mit Leuten, die who could sit with people and pray with them like this? Die sich zusammensetzen könnten mit anderen Menschen und genauso beten könnten, wie das dort gezeigt wurde. What would happen if our life groups were like this? Wie wäre das, wenn unsere life groups genauso wären? Where not all the time, but sometimes we can carry each other's burdens. Wo vielleicht nicht immer, aber doch manchmal, wenn es notwendig ist, wir einander die Lasten tragen. And then, und dann, at the end, am Ende, there is peace. Ist dieser Friede. When this lady talks the next day, wenn diese Frau dann wieder spricht am nächsten Tag, about her memory last week of seeing her child with the cord around his neck, almost dead, das Bild, woran sich erinnern kann, wie sie eben ihr eigenes Kind gefunden hat, das Selbstmord beging und sich aufhängen wollte oder aufgehängt hat. Entschuldigung, es war keine Absicht, es war die Schnur von der Jalousie. Okay, ich habe es nicht gesehen. Okay. When she thought about that memory, als sie an dieses Bild dachte, her feelings were no longer anxiety, ihre Gedanken oder Gefühle waren nicht länger von Angst erfüllt, or dread, oder Furcht, it was peace. Da war einfach Frieden. And that always happens when the Holy Spirit speaks to our hearts. Immer, wenn der Heilige Geist zum Herzen spricht. So what would we be like if we were a people who brought healing and peace to others? Wie wäre das, wenn wir einfach Menschen wären, die Heilung und Frieden einfach zu anderen Menschen hinbringen? And what would we be like if that was true in our hearts as well? Und wie würden wir sein, wenn das auch für uns in unserem Herzen gelten würde als wahr? Where we simply took our burdens and lifted them up. Wenn wir ganz einfach unsere Lasten nehmen würden und sie einfach zu ihm erheben würden. So what I've been talking about and the challenge that I have is that on January 20th is the beginning of the Theophastic Ministry introduction. Worüber ich jetzt spreche, ist, dass am Mittwoch denn die Einführung beginnen wird, am 20. Januar um 19 Uhr. And this introduction is 3 weeks long. Und diese Einführung wird für 3 Wochen gehen. And I told you that I was going to challenge you at the end. Und ich habe euch gesagt, ich werde euch herausfordern am Ende meiner Predigt. So what I'm going to ask you is, are you coming to this introduction? Wo ich euch bitte ist einfach, möchtet ihr kommen bitte für diese Einführung? And because we have to prepare materials for it, I want those of you who are coming to stand up. Und weil wir dafür Materialien vorbereiten müssen, möchte ich, dass die auch kommen werden, einfach aufstehen. If you don't stand up, it doesn't mean you can't come. Wenn du jetzt nicht aufstehen würdest, würde es nicht bedeuten, dass du vielleicht nicht kommen kannst. Just means we might not have enough materials for you. Das kann nur bedeuten, dass wir vielleicht keine Materialien für dich vorbereitet haben. Let's pray. Lass uns beten. Father, Vater, I thank you that you carry our burdens. Ich danke, dass du unsere Lasten trägst. I thank you that your yoke is easy and your burden is light. Ich danke dir dafür, dass dein Joch sanft ist und deine Last leicht. And I thank you that although we are jars of clay, ich danke dir dafür, dass obwohl wir einfach Gefäße aus Ton sind, that your incredible power works through us, dass deine unglaubliche Kraft durch uns wirkt, that it is a treasure inside of us, und dass dies dieser Schatz in uns ist. I thank you that your ways are not our ways, ich danke dir dafür, dass deine Wege nicht unsere Wege sind. And that your plans for this church are far greater than anything we could ask or imagine. Und dass deine Pläne für diese Gemeinde weit, weit größer sind als alles, was wir irgendwie uns erdenken oder vorstellen können. We have no idea. Wir haben nicht die geringste Vorstellung davon. But we want to follow you. Aber wir wollen dir folgen darin. And we want to be healed by you. Und wir wollen von dir geheilt werden. And we want to take each of our lies. Und wir wollen jede dieser Lügen, die wir haben, and lift them up to you, einfach nehmen und zu dir erheben, and let you do what you want, sodass du das tun kannst, was du willst. I thank you that you have sent your Spirit of Truth. Ich danke, dass du deinen Geist der Wahrheit gesandt hast, and that he will reveal to us all truth. Und er wird uns alle Wahrheit offenbaren und darin einführen. We are so grateful, Jesus. Und Jesus, wir sind dafür so dankbar. You love us so much. Dass du uns so sehr liebst. And because of that, we love you. Und deswegen lieben wir dich. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.